Wozu dienen die evangelischen Räte? Die evangelischen Räte dienen dazu, die Beobachtung der Gebote zu erleichtern und die Erlangung des ewigen Heiles besser zu gewährleisten. Wir haben einen Weg, sicherer Weg zum Himmel für die, die es einhalten. Die im evangelischen Räte auch mit besten Kräften dann ausüben. Dadurch die Gebote, die Beobachtung der Gebote leichter gemacht wird, indem man über das strikt Verlangte hinausgeht. Das ist die nächste Frage.